Kundgabe 4423. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.08.1948. Wirkung des göttlichen Wortes. Kraftzustrom. Mahnung. Das unmittelbare Zuströmen geistiger Kraft in Form meines Wortes ist von überaus wohltuender Wirkung auf die Seele des Menschen, wenngleich er körperlich dies nicht empfindet. Es ist ein Zustand von geistiger Freiheit, denn die Seele fühlt sich nicht mehr vom Körper gefesselt. Sie empfindet die Erdenschwere nicht. Sie weilt vorübergehend in geistigen Sphären und sieht und höret dort, was sie dem körperlichen Menschen nicht wiedergeben kann, also dem Verstand des Menschen unfasslich wäre und ihm daher auch nicht vermittelt wird. Daher empfindet die Seele auch oft das Verweilen auf der Erde als Qual. Sie kann sich nur schwer zurückversetzen und muss sehr kämpfen, weil das Irdische sie belastet und sie nach der ewigen Heimat verlangt. Doch auch diese Not muss die Seele durchmachen als Ausgleich für die Gnade, mit dem geistigen Reich in Verbindung zu stehen und von mir selbst gespeist zu werden, mit Kraft, mit Nahrung, die ihr ein ewiges Verweilen in jenen Sphären sichert. Solange sie auf der Erde lebt, wird auch die Erdenschwere einen Menschen belasten, der geistig aufwärts strebt. Gelingt es nun der Seele, auch den Körper für die Leiden und Nöte unempfindlich zu machen, dass auch der Körper das Irdische verachtet und dem geistigen Reich sich zuwendet, dann wird der Mensch über allem stehen und in Gleichmut und Seelenfrieden das Erdenleben ertragen und als kurze Übergangsstation betrachten für die Ewigkeit. Und dazu verhilft dem Menschen mein Wort, die Kraft, die Form angenommen hat, um auch für das Erdgebundene wirksam sein zu können. Darum sollet ihr des Öfteren mein Wort lesen und in euch aufnehmen, und dann wird auch der Körper seine wohltätige Wirkung spüren. Dann werden Seele und Körper gespeist werden und die Kraft der Seelennahrung entziehen. Es wird der Mensch stark werden und widerstandsfähig, jede Arbeit zu leisten imstande sein und das Erdenleben nicht mehr so schwer empfinden. Und darum ermahne ich euch stets und ständig, mich zu euch sprechen zu lassen und meine Himmelsgabe mehr auszuwerten. Ich gebe euch, doch ihr müsset auch annehmen, was ich euch darbiete. Es muss euer Herz sich öffnen und voller Begierde mein Wort in sich einströmen lassen. Und ihr werdet die Wirkung offensichtlich verspüren. Denn ich will euch helfen, irdisch sowohl als auch geistig, und euch das rechte Mittel verraten, das ihr aber anwenden müsset, ohne zu zweifeln. Nehmet die Kraft von mir in Empfang, die euch unbeschränkt angeboten wird. Erquicket euch an meinem Wort und nehmet den Beweis meiner Liebe entgegen, denn ich weiß um alle eure Nöte und will euch helfen, weil ich euch liebe. Amen.